Viertens. Verwenden Sie ein Mantra. Ab und zu, wenn die Gedanken zu wild in meinem Kopf umhertoben, greife ich auf ein Mantra zurück, um sie zu verjagen. Ich wiederhole stumm ein Wort oder einen kurzen Satz wie Liebe oder Danke oder Ja bitte oder Om. Irgendetwas, bei dem ich mich wohlfühle und das relativ neutral ist. Natürlich können Sie auch ein Mantra wie Frikadelle verwenden, wenn das eher Ihr Ding ist. Fünftens. Versuchen Sie, gleich morgens zu meditieren, damit Sie nicht von dem abgelenkt werden, was der Tag mit sich bringt. Außerdem ist die energetische Verbundenheit direkt nach dem Aufwachen stärker. Sechstens. Wenn es etwas gibt, das Sie gerade beschäftigt oder an dem Sie arbeiten, können Sie sich eine Intention setzen bzw. um Hilfe bitten. Beim Meditieren geht es darum, Informationen vom Universum zu erhalten. Bei Intentionen und Gebeten werden Informationen an das Universum übermittelt. Das lässt sich auf zweierlei Arten erreichen. A. Stellen Sie eine Frage, etwa: Wie komme ich mit meinem furchtbar nervigen Teenager-Sohn zurecht? Schauen Sie dann, welche Antworten Sie beim Meditieren erhalten, falls Sie welche erhalten. B. Meditieren Sie erst. Öffnen Sie den Kanal. Bringen Sie das Geplapper zum Schweigen und stellen Sie Ihre Frage in diesen Raum der Klarheit und Verbundenheit. Schauen Sie, was zurückkommt, falls etwas zurückkommt. Angeleitete Meditation. Es gibt zahllose CDs und DVDs von den unterschiedlichsten Hippies und Gurus, die Sie durch gesprochene Meditationen führen. Diese Art von Anleitung kann ich Ihnen für den Anfang empfehlen. Besonders, wenn Sie Probleme damit haben, das Gedankenkarussell unter Kontrolle zu bekommen. Die Stimmen wirken wie Stützräder. Ich greife immer noch gelegentlich auf sie zurück, vor allem, wenn ich mich auf etwas Bestimmtes konzentrieren will. Zentren, in denen angeleitete Meditationen angeboten werden, gibt es überall. Es ist wirklich schön, ab und zu mal in einer Gruppe zu meditieren. Man kann dort wunderbar Energie tanken und lernen, diszipliniert längere Zeit stillzusitzen. Suchen Sie doch mal nach Meditationszentren oder Ashrams in Ihrer Umgebung. Auch viele Yoga-Studios halten angeleitete Meditationen ab. Sprechgesänge. Sprechgesänge sind ebenfalls eine gute Möglichkeit, um in einen meditativen Zustand zu gelangen. Sie können ein Mantra ein ums andere Mal laut vor sich hinsprechen. Falls Sie befürchten, ertappt und ausgelacht zu werden, suchen Sie sich den Schutz einer Gruppe, zum Beispiel eines Kirtan-Meditationskurses. Bei Kirtan werden Sanskrit-Mantras oder Anbetungsformeln in Frage- und Antwortform gesungen. Angeboten werden solche Kurse von Yoga-Studios und Meditationszentren. Probieren Sie außerdem ruhig mal transzendentale Meditation aus. Das ist eine Spielart, bei der man zweimal täglich etwa 20 Minuten lang dasitzt und Mantras wiederholt. Mir hat das Meditieren einige tiefgreifende Erfahrungen beschert. Ich habe die Wände um mich herum schmelzen sehen und mich gefühlt, als würde ich schweben. Ich bin in eine derartige Euphorie verfallen, dass es fast schmerzte. Manche Erfahrungen hingegen waren gar nicht tiefgründig. Ich bin eingeschlafen, habe die ganze Zeit lang rumgezappelt und darüber nachgedacht, was ich zum Mittagessen machen könnte. Oder ich bin völlig in der Zone versunken, nur um dann festzustellen, dass ich in der Zone war und zu denken, wie cool, ich bin in der Zone. Das brachte mich natürlich völlig raus. Wichtig ist, dass Sie dranbleiben. Selbst wenn Sie es im Laufe einer 30-minütigen Praxis nur auf eine Minute Zonenzeit bringen, wird sich das irgendwann spürbar auf Ihr Leben auswirken. Meiner Meinung nach hat Meditation heute, da uns so viel Technologie zur Verfügung steht und Ablenkung zur Lebenskunst erhoben wird, sogar noch an Bedeutung gewonnen. Ich glaube zwar, dass wir uns als Spezies unserer selbst immer bewusster werden, doch gleichzeitig erstaunt es mich auch, wie unsere Aufmerksamkeitsspanne so schnell schrumpfen kann. Letztens habe ich mit jemandem Tennis gespielt, der, als er eine Textnachricht erhielt, sein Handy herausholte und sie las. Mitten im Punkten. Es ist ein Wunder, dass wir überhaupt noch ganze Sätze formulieren können. Meditation ist einer der wichtigsten Bestandteile in unserem Werkzeugkasten zur Bewusstseinseinschärfung. Darüber hinaus stellt sie auch eine dringend erforderliche Rückzugsmöglichkeit vom alltäglichen Wahnsinn dar. Sie hält uns davon ab, in unserer schönen, neuen, digitalen Welt nur noch wie ferngesteuerte Deppen umherzuirren.